Gut. Agge auf Ultron. Das ist wie Oil of Olas. Was? Oil of Olas, diese Creme für Frauen. Ja, habe ich schon von gehört. Ja. Er war ein Junge und er hatte einen Vogel. Sein Name war Olaf. Ja. Das war die Oil of Olaf. Otto-Witze erzählen, das ist auch cool. Die Oil of Der war Olaf. von Otto. Der Voll-Otto, der ist 30 Jahre alt oder so und irgendeine Schallplatte. Uralt. Der klingt auch wie ein Otto-Witz, ja. Ja, Oil of Olaf. Frau Müller, Sie wohnen jetzt schon seit 30 Jahren an der Autobahn. Haben Sie irgendwelche Folgeschäden? Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Herzlich willkommen bei Nerd mit Nerd, dem diskordianischen Comic-Podcast. Mein Name ist Steffen und ich bin heute nicht alleine, denn bei mir ist Max. Ja, ich bin wieder da. Das wird nicht zur Gewohnheit, heute ein erstmal einmaliges Gastspiel. Ja, genau. Worüber ich mich trotzdem sehr freue. Ja, ich mich auch. Oh, das ist aber schön. Wenigstens nicht der Einzige, der sich hier freut. Wenn alles gut läuft, freuen sich auch unsere Hörer. Mhm. Aber nicht mehr. Okay, es ist alles beim Alten. Wir reden heute auf vielfachen Wunsch nochmal vereinzelt über Age of Ultron. Da hatte ich ja in einer der Solo-Sendungen schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Wollte eigentlich gar nicht so großartig drauf eingehen. Und dann ist dann eben bei Twitter die Tage eine ziemliche Diskussion entstanden, die ich auf der einen Art sehr, wie soll ich das sagen, sehr aufschlussreich fand, auf der anderen Art nicht so ganz nachvollziehen konnte. Es scheint also tatsächlich zwei Lager zu geben, die diesen Film zwei Lager zu geben, die dieser Film halt gebildet hat. Die einen lieben ihn abgöttisch und die anderen hassen ihn. Das ist mir zum letzten Mal passiert bei Man of Steel. Du erinnerst dich an mein Gesicht damals? Ja, du warst wirklich sehr angewidert von dem Film. Richtig, und scheinbar scheint es jetzt vielen Leuten auch genauso zu gehen bei Age of Ultron. Und was ich gar nicht nachvollziehen kann. Ich witzigerweise eigentlich auch nicht, nur ich habe dann versucht, die Gegenseite zu sehen. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, wie Leute Man of Steel gut finden können. So, in dem Punkt muss man beide Seiten auch tatsächlich akzeptieren. Dennoch habe ich mir gedacht, ich schnapp mir mal den Max. Der ist, glaube ich, für diesen Einsatz hier am geeignetsten. Und wir werden uns jetzt, so ausführlich wie ihr es von uns gewohnt seid, diesen Film mal eben durchsprechen. Gut, wir spoilern, oder? Ja, würde ich sagen. Doch, dann also ab jetzt auch definitiv die Spoilerwarnung. Wer jetzt dann eben nicht gespoilert werden möchte, der darf dann bitte abschalten oder den Film zuerst gucken, was ich sowieso empfehlen würde, weil ansonsten bringt es auch kaum was, eine Review sich davon anzuhören oder zu gucken. This vulnerable world needs something more powerful than any of us. Everyone creates the thing they dread. Ultron in the flesh. No matter who wins or loses, trouble always comes around. You've meddled with something you don't understand. We have no place in the world. weiß nicht, wir haben ihn Samstag gesehen. Mhm. Ne? Waren, Kino, wir haben ihn in 2D gesehen. Ja, zum Glück. Zum Glück, ne? Obwohl ich durchaus gemerkt habe, dass es ein paar Szenen gab, die, glaube ich, in 3D ziemlich episch gewesen wären. Aber da wurde auch so ein bisschen mit dem Holzhammer so gearbeitet. Also, wenn man da so ein Auge für hat, das war unnötig, bis es hat nicht viel gebracht. Also, wir haben ihn in 2D geguckt und das war schon vollkommen in Ordnung. Ich würde sagen, wir brechen auch nicht mit alten Traditionen. Das heißt, Max darf auch wieder mal die Story zusammenfassen. Ja, also Age of Ultron spielt ungefähr nach dem zweiten Captain America-Film. Das sieht man daran, dass Hydra jetzt wieder viel stärker im Kommen ist. Angeführt von Baron Strucker. Wieder ein deutscher Bösewicht, war ja klar. S.H.I.E.L.D. muss sich wieder so ein bisschen aufbauen. Und da kommt dann im Laufe des Filmes Tony Stark auf die Idee, das alte Ultron-Projekt weiterzuführen. Ja, und dadurch kreiert er halt eine künstliche Intelligenz, die dann im Laufe der Zeit durchdreht. Ja, und dann müssen die Avengers am Ende gegen Tony Starks Kreation kämpfen, gegen Ultron. Ja, so einfach und so schnell. Das ist tatsächlich, also es ist, man würde denken, das ist wenig Plot, aber es dreht sich ein paar Mal tatsächlich. Ne? Ja, doch. Ich würd direkt bei der Einführungsszene anfangen, also diese Sache vor dem Titel. Alleine an diesem ersten, was waren das, 10 Minuten, die man da gesehen hat, als sie diesen Bunker da angegriffen haben von Hydra? Ja, was waren das, so 10, 15 Minuten? Ja, war vielleicht auch ein bisschen länger, aber... Vielleicht waren es auch 16 Minuten, wer weiß das schon. Wer weiß es. finde ich, kann man ganz gut sehen, dass der Film also einiges, also wahrscheinlich alles da schon richtig gemacht hat. Man sieht, also für die Leute, die keinen vorherigen Film gesehen haben, werden sofort an die Charaktere rangeführt, meiner Meinung nach. Du siehst jeden mit seinen besten Fähigkeiten. Jeder wird da kurz einmal gezeigt. Man lernt, wer der Hulk ist, wer ist Captain America, was macht Thor. Die Kräfte werden einmal präsentiert. Die beiden Zwillinge, also eben ja, Quicksilver und Scarlet Witch, die, glaube ich, so nicht einmal genannt werden, oder? Im Film werden die gar nicht so genannt. Ich kann mich auch nicht erinnern, das glaub fast nicht, ist immer nur die Rede von den Maximoffs. Oder Maximoffs oder Zwillinge maximal noch. Ne? Ja. Die werden auch kurz gezeigt und dann auch relativ schnell in den Kampf geschickt. Durch einen kleinen Kniff würde ich jetzt noch nicht mal mehr sagen, aber durch einen sehr verzweifelten Baron Strucker. Ja, wobei ich glaube, dass sie sich tatsächlich selber da so ein bisschen, ne, da... Ja, die verschwinden auf einmal. Verschwinden auf einmal und greifen dann jemanden. Und im Grunde genommen macht jeder Bond-Film das Gleiche. Er zeigt einmal James Bond in seinem aktuellen Einsatz, ne, seine ganze Machart, und dann explodiert schon eine ganze Menge in der ersten Sequenz und dann kommt erst diese ewig lange Titelsequenz, die immer dann den Film einleitet und im Prinzip wird dann in dieser ersten Sequenz schon so die ganze Marschrichtung für den restlichen Film festgelegt. Ich fand das wahnsinnig eindrucksvoll. Ja, das stimmt. Also die Titelsequenz hat mir auch schon sehr gut gefallen. Ich finde, man kann sich dir anschließen, dass gleich werden die Charakter vorgestellt. Sehr, sehr auffällig war auch die Szene mit Black Widow und dem Hulk. Mhm, genau. Also da wird auch so gleich deren Beziehung so ein bisschen angedeutet. Richtig. Und wie sich das dann später in dem Film weiterentwickelt. Es beginnt auch schon ein bisschen so dieses Thema, dass man sieht Hawkeye, wie er dann von Quicksilver umgerannt wird und man merkt, er ist so der Normalsterbliche auf dem Team. Also wie es auch in den Comics in letzter Zeit immer wieder gezeigt wurde, so dass er so der Held von der Straße ist, der wirklich Probleme hat, teilweise hat, so mit den anderen Avengers mitzukommen. Richtig. Was ich also wirklich extrem eindrucksvoll fand, war, wie du gerade schon sagtest, diese Szene zwischen Black Widow und dem Hulk. Dass es also diese Gute-Nacht-Geschichte eben tatsächlich gibt. Dass die also so ein Workaround haben, wie den Hulk wieder eben normal kriegen. Was ich ganz witzig finde, in den Comics machen die das mit Hundewelpen. Also da ist der Hulk irgendwann bei S.H.I.E.L.D. Tätig und dann beruhigen sie ihn mit Hundewelpen oder mit Fotos von Hunden. Irgendwie sowas. Das funktioniert auch ganz gut. Hier haben sie es tatsächlich mit Black Widow gemacht, weil die beiden so ein kleines, ja, anfängliches Techtelmechtel eben haben. Wie war so dein erster Eindruck in dem Film oder in der Sequenz so von Quicksilver Scarlet Witch? Also ich fand sie extrem cool. Mhm. Ja, was kann ich noch großartig über sie sagen? Was mir immer aufgefallen ist in der Anfangssequenz, ich hätte mehr gern von Baron Strucker gesehen. Ich fand ihn eigentlich recht cool. Ich denke, das kommt auch noch. Aber da kommen wir dann vielleicht später nochmal zu. Was mir bei den beiden Figuren am allermeisten auf die Nerven gegangen ist, wir haben ihn auf Deutsch geguckt, in der deutschen Synchro, dieser furchtbar aufgesetzte russische Akzent. Ah, das stimmt. Das war unfassbar anstrengend und nervig. Ja. Und das waren zwei amerikanische Schauspieler. Das war das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Quicksilver ist von dem gleichen Typen gespielt worden, der Kick-Ass auch gespielt hat. Und Scarlet Witch war, ich glaube, Elizabeth Olsen. Die war auch in Godzilla schon. Wo war Mädel da in Godzilla, wenn du dich erinnerst? Also beide waren in Godzilla. Ne? Die haben beide das Pärchen gespielt in Godzilla. Ach so. Ja, genau. Ich fand das also, ich weiß nicht, wie es im Englischen klingt. Also spätestens, wenn die DVD-Blu-Ray mal raus ist, ziehe ich ihn da wieder auf Englisch rein. Ich fand, Quicksilver hatte auch ein bisschen was von so einem stereotypischen osteuropäischen Schläger irgendwie. Nee, so. Ich fand ihn wie so ein, also er war auch so ein bisschen muskulöser. Mir war er ehrlich gesagt auch ein bisschen zu muskulös, also nach oben hin. Normalerweise ist Quicksilver ja so ein bisschen schmächtiger. Das machen die ja gerne mit Speedster. Richtig. Mir kam er wirklich vor wie so ein russischer Leichtathlet. Also die man so auf diese Leichtathletik-WMs immer mal sieht, ne, die sehen ja auch oft so aus. Auch die Leichtathletinnen, also oder von daher. Auch die Damen sehen ähnlich aus. Und dann gibt es ja irgendwann wird dann Ultron erschaffen und es geht also eigentlich relativ. Ich meine, erst den Krieg abwarten. Oh oh. Hydra greift an. Das hat man neulich hier, da ist hier ein Rettungshubschrauber genau übers Haus geflogen. Ich habe auch gedacht, ey, hier ist Krieg und ich war gerade mitten im Reden und dann merke ich, es wird immer lauter. Das war nicht so schön. Da bellt mir noch ein Hund und ich dachte, wir sind jetzt hier wirklich im Kriegsgebiet oder so. Heil Hydra! Irgendwann wird dann eben von Tony Stark und Bruce Banner Ultron entwickelt. Das ist im Prinzip die Intelligenz auf diesem Stab von Loki, ne? Ja, genau, der kommt da auch noch. Genau, dieser praktisch schon so ein Computer, der in diesem Stab eben drin ist. Und ich finde das ganz witzig, dass da auch so dieses Motiv weitergesponnen wird, dass die Technik oder die Magie der Asgardia, der Asen, praktisch, heißt doch Asen. Asen ist richtig, ne? Ja, wenn man es auf Deutsch hat, dann schon, sonst Asgardians, keine Ahnung. Ja, ich kann dich ja fragen, du bist der Experte, was sowas angeht. Mhm. Wir reden mal von den Asen, dass eben die Magie der Asen im Prinzip auch nur so hochentwickelte Technik ist, dass sie uns vorkommt wie Magie. Und das wird den ganzen Film also auch so ein bisschen fortgespinnt, was ich ganz witzig finde. Und dann steigt Thor auf einmal in ein magisches Loch. Nein, das war eine Lazarus-Pit, oder? Das war doch eine Lazarus-Pit. Genau. Nee, Was ich auch schön fand an der Einbringung dieses Stabs mit diesem Mindgame heißt der, glaube ich, dass das so ein bisschen dieses Pinocchio-Thema fortführt, das Ultron hat. Er singt ja auch die ganze Zeit diese Melodie aus Pinocchio, I have no strings to wear me down. Weil das ist ja auch ein Disney. Passt ja auch. Disney. Jetzt mit Disney involviert. Property, ja. Genau. Ich fand die Einführungssequenz, diese Unterhaltung mit Jarvis, unfassbar stimmig, also wo man auch wirklich gesehen hat, so fast schon wie in Tron, diese Programme, diese Blöcke, diese Datenpakete, die da durchfliegen, dann auch diese Diskussion zwischen Jarvis und Ultron, dass Jarvis versucht hat, ihn zu unterstützen und Ultron eigentlich, sagen wir eigentlich Ultron oder Ultron? Eigentlich sagt man Ultron, ne? Ultron, ja. Ich habe jetzt die letzten 15 Jahre Ultron gesagt, also das ist total ungewohnt jetzt. Dann sag weiter Ultron, ist egal. Okay, Always Ultra, nicht? Always Ultron. Nicht, dass man einfach merkt, dass bei Ultron irgendwas nicht richtig ist. Also in der Sekunde schon, weil er überhaupt nicht versteht, was Jarvis von ihm möchte. Und er Jarvis eigentlich auch eher so als unterentwickelt ansieht und gar nicht respektiert in irgendeiner Art und Weise, oder? Im ersten Moment tat er mir irgendwie ein bisschen leid, weil man so merkt, wie er so ins Leben geworfen wird und erst gar nicht checkt und so. Er ist erst mit der Situation also wirklich auch überfordert, auch so ein Stück weit. Wie so ein kleines Kind praktisch, ja. Was so seine Umgebung versucht zu entdecken und gar nicht begreift, was da los ist. Und die sind noch auf dieser elektronischen Ebene und ja, so als Visualisierung hast du halt die Gehirnwellen beider Intelligenzen so nebeneinander im Raum schweben, wie so Hologramme. Mhm. Ne? Das war also auch in Anführungszeichen Jarvis und Ultron, jetzt sag ich schon wieder Ultron, halt eben auch, ja, in Anführungszeichen körperlich ein bisschen greifen kannst, als Zuschauer. Fand ich auf jeden Fall eine gute Idee, ansonsten hätte man wahrscheinlich Probleme gehabt, man hätte es mit irgendwelchen Gesichtern auf Bildschirmen lösen müssen, aber da sind wir Gott sei Dank drüber hinweg, dass wir sowas machen müssen. Wir sind ja hier auch nicht bei der Justice League, wo Oracle immer auf diesem Bildschirm war. Genau. Und dann ist eben diese erste Szene von Ultron. Das habe ich Ultron gesagt. also die Avengers feiern eine Party. machen auch so ein bisschen Nachglühen, sitzen da und spielen mit dem Hammer. Und dann kommt Ultron so aus, ist schon wieder! Gott, kommt Ultron also so halb zusammengebaut und auch sehr unbeholfen, kaum in der Lage zu gehen, lach nicht! Spielen mit Thors Hammer. Oh Gott. Mir wird vorgeworfen, ich sei infantil. Ich muss mich ja auf dein Niveau begeben. Aber keiner kann ihn hochheben, so. und da kommt er so reingewandt und die anderen, also die Avengers sind erstmal komplett überfordert mit der Situation. Also die gucken ihn an, machen sich auch schon bereit, weil sie denken, okay, jetzt kommt gleich wieder irgendein Bullshit. Und das ist also, ich finde die Szene fand ich wahnsinnig eindrucksvoll. Dieser Dialog zwischen den Avengers, zwischen Ultron, dieses Wechselspiel und dann auch so der erste Angriff von Ultron mit den beiden Drohnen, fand ich sehr gut. Sehr schnell Atmosphärenwechsel. So erst hast du so eine lockere, lustige Szene und dann auf einmal ist die Kacke am Dampfen. Aber richtig. Und du merkst einfach auch, dass die gar nicht wissen, was da los ist und dass die das gar nicht einordnen können. Und erst als der erste Angriff sozusagen abgewunden ist, Ultron dann ins Internet verschwindet, können die überhaupt erstmal nachvollziehen, was da passiert ist. Und sind eigentlich auch ganz perplex über das, was da passiert und können damit auch erstmal überhaupt gar nicht umgehen, weil das eben keine Sache ist, die man jetzt so greifen kann und auf der man rumprügeln kann, was ja sonst so deren MO ist. Hulk Smash, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Hast du sonst noch einen Punkt zu Ultron, Fairy Ultra? Eigentlich sonst nicht. Eigentlich müssen wir noch mehr über Ultron reden, weil der Charakter hat so viele Aspekte. Da würde ich dann im Laufe der Besprechung nochmal zurückkommen zu. Ja. Ansonsten würden wir zu weit rausgreifen oder vorgreifen mit der restlichen Entwicklung des Films, weil wir können über so eine Sache könnte ich drüber reden. Also Ultron, ich kann mir nicht entscheiden, tut mir leid. Hat so ein bisschen was von einem Bond-Bösewicht, fand ich. So ein bisschen im Hintergrund, ein bisschen aktiv sein, sich so die Leute zusammensuchen, die für ihn arbeiten. Und im kleineren Maßstab die Avengers so auf dem Schachbrett zu verteilen. Mit der Hilfe von der Scarlet Witch und von Quicksilver dann auch spätestens, als sie dann in Wakanda sind eben später. Und von Ulysses Claw dann eben das Vibranium, jetzt hätte ich beinahe Adamantium gesagt, das Vibranium klauen. Da fangen die dann ja auch an einzugreifen und die Avengers so ein bisschen, ja nicht gegeneinander auszuspielen, aber dann auch schon so in die Richtung zu lenken, diese mit Zweifeln auszustatten, die Ängste der Figuren selber gegen sie einzusetzen. Nicht mal gegen sie einzusetzen, sondern eigentlich viel mehr sogar denen einfach nur nochmal zu zeigen, was eigentlich Sache ist. Denen die eigene Winzigkeit, also gerade Tony Stark kriegt dann ja so seine eigene Winzigkeit präsentiert und das finde ich wahnsinnig interessant. Was auch interessant ist an der Szene von Wakanda ist, wo Ultron Ulysses Claw da die Hand abschlägt. Genau. Oder den ganzen Arm. Den ganzen Arm eigentlich praktisch, ne? Da merkt man auch wieder, wie unbeholfen da eigentlich ist, weil er entschuldigt sich ja gleich dafür. Entschuldigung, das war eine Kurzschlussreaktion, also komplett, und er ist einfach überhaupt nicht in der Lage, so die Situation. Der Typ ist ein Soziopath. Also Ultron ist wirklich ein Soziopath. Und das gefällt mir besonders gut, weil der Ultron in den Comics, der geht mir auf die Nerven, der ist wie der Joker, so. Alle um. Ich kenne ihn nur aus Avengers Earth Mightiest Heroes und da war so ein ziemlich stereotypischer, gefühlloser Roboter. Ja. Und deshalb fand ich den Ultron in diesem Film sehr erfrischend, weil er einfach so ein vielschichtiger Charakter ist. Mhm. War mal diese wirklich gestörte Persönlichkeit, dann noch so ein bisschen das Kindhafte, dass er schon fast so ein bisschen sympathisch wieder ist. Hatte auch so einen leichten Gottkomplex. Das meinte ich dann, dieses Sympathische an diesem Bösewicht, das haben ja auch die Bond-Bösewichte häufig. Ja. Deswegen hat mich das auch so erinnert. Und es war halt auch einfach ein klassischer Bösewicht, der greifbar war. Nicht so wie Loki, der einfach hin und her gelaufen ist und Sachen gemacht hat in verschiedenen Orten, wo man immer das Gefühl hatte, der arbeitet noch für jemanden. Das war dann am Ende ja auch sogar so. Sondern Ultron hatte wirklich irgendwann diese Basis auch. So eine kleine Kirche in Sokovia oder wie der Laden da hieß. Ja, die ist kein osteuropäisches Land. Genau. Und da hat er dann irgendwann seine eigene kleine Basis aufgebaut und hat dann davon, das war so ein ganz klassischer, so ein 80er-Jahre Zeichentrick-Bösewicht, der so, also ganz ehrlich, ne, wo dann genau über diesem Schloss immer schlechtes Wetter ist und immer Blitze runterkommen, also so ganz klassisch, und das hat mir richtig gut gefallen. Ich mag sowas, also ich habe da richtig Bock drauf gehabt in der Situation. Das mag bei anderen Leuten vielleicht irgendwie plakativ und cheesy wirken, aber ich habe da richtig Bock drauf gehabt. Ja klar, ist immer noch ein Comicfilm. Ist immer noch ein Comicfilm. Wie war das? Wie fandest du den diesen starken Fokus auf Hawkeye während des Films? Der hat mir eigentlich gefallen, weil im ersten Avengers-Film ist ja Hawkeye fast ein bisschen zu kurz gekommen, weil er die meiste Zeit unter der Gedankenkontrolle von Loki. Also mir haben die Hawkeye-Szenen gefallen, auch nachher, wo man gesehen hat, dass er da eigentlich eine Familie hat, was dann ja auch Black Widow sehr überrascht hat, weil sie war ja ein bisschen zwiegespalten. Jetzt stehe ich eher auf den Hulk oder auf Hawkeye. Genau. Man hat auch ein bisschen gemerkt, dass dass Hawkeye und Black Widow schon einen längeren Weg miteinander zurückgelegt haben. Sie kannte die Familie offensichtlich auch schon. Ne, ist auch willkommen gewesen. Weil die Kinder kannten sie ja, ne? Tante Natascha. Kannten die sie? Ja, ja, natürlich. Das war, also für die Kinder war das Tante Natascha. Weil der Junge kam noch angelaufen, hat sie dann gedrückt und alles. Also die kannten sich. Also die Familie und Black Widow, Natascha Romanoff, die kannten sich. Wirkte zumindest auf mich so. Ja, ich hatte das Gefühl, dass sie nicht wusste, ob sie jetzt mit Hawkeye zusammen will oder mit Bruce Banner. Und als sie dann gesehen hat, dass er schon eine Familie hat, ja okay, dann weiß ich, zu wem ich gehöre. Ja, vielleicht hinterher dann auch im Dialog mit Bruce Banner dann später in dem Haus. Weil die waren ja auch extrem geheim gehalten, diese Familie. Die Familie war geheim gehalten, aber... Von Nick Fury, und die waren noch nicht mal in den S.H.I.E.L.D.-Akten oder so. Ja gut, aber ich meine, Black Widow und er, die sind ja seit Budapest zusammen. Das sieht man ja, oder hört man ja auch im ersten Teil. Und dann sagt, glaube ich, Hawkeye auch, ich glaube, du hast Budapest ganz anders in Erinnerung als ich. So. Ich glaube schon, dass sie schon auch eine Vergangenheit miteinander haben, und warum soll er sie dann nicht auch in bestimmte Dinge einweihen? Also ich habe das schon so verstanden. Vielleicht müsste man den Film dann nochmal gucken, aber ich habe das schon so verstanden, als wenn sie darüber, dass ihr das bewusst gewesen ist, dass er eine Familie und ein eigenes Leben hat. Was ich ganz cool fand, war, dass man das Gefühl bekommen hat, also noch stärker als im ersten Teil, dass das Superhelden-Dasein in Anführungszeichen wirklich sowas ist wie, also für Hawkeye, sowas ist wie, ich gehe morgens zur Arbeit. Das fand ich wirklich großartig, weil man einfach auch gemerkt hat, okay, der kommt nach Hause, zieht sich sein Flanellhemd an und geht erstmal Holz hacken in so einem, oder repariert den Boden oder irgendwie sowas. Dass er dann also wirklich nach dem Motto, ja, ich bin wieder zu Hause, Schatz. Und dass er dann also auch, dass das sein Everyday-Job ist, einfach da diesen Shield-Agent zu sein. Und also neben Black Widow ist er ja auch derjenige mit der allermeisten Erfahrung. Ne? Also nicht mal Captain America hat wirklich so viel Erfahrung mit im Superhelden-Dasein wie Hawkeye, weil er im Prinzip ja nach seinem ersten großen Einsatz eingefroren wurde. Stimmt. Ja, er hat kleinere Gefechte gekämpft im Zweiten Weltkrieg, aber im Grunde genommen, dass da so in Anführungszeichen eine Routine reingekommen ist bei Captain America, also bis zu dem Zeitpunkt, wie er dann wieder 70 Jahre später aufgewacht ist, eigentlich so nicht. Ja, ich meine, es wird auch angedeutet, das sagt Tony Stark, glaube ich, im Laufe des Films irgendwann mal, das ist jetzt nicht irgendwie ein kleiner Waffenhändler, den wir hier hochnehmen. So war das ja, ich glaube, am Anfang von Captain America, wo er dann wie hieß der Typ? Den Leaper. Den Leaper kaputt gemacht hat. Das war ja nur so ein kleiner Waffenschieber, so ein kleiner Pirat. Und im Prinzip, das war so der Einsatz von Captain America. Aber das ist das, was die dann machen, das sagt Tony Stark dann irgendwann auch, das ist das, wofür wir die Avengers brauchen. So, ne? Und das ist den Figuren, glaube ich, bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht so klar, dass die Avengers immer dann gebraucht werden, wenn die Bedrohung so groß ist, dass es ein Einzelner von denen nicht mehr schaffen kann. Und irgendwann sagt auch, Black Widow dann irgendwann auch mal von Ultron gefangen genommen wird, Klammer auf, Damsel in Distress, Klammer zu, ganz furchtbar. Ja. Das war das Einzige, was mir in der Szene, wo ich auch wirklich gesagt habe, oh komm, nee, jetzt geht ihr dahin, das ist mir wirklich extrem negativ aufgefallen. Also wenn ich einen Kritikpunkt habe, dann genau dieses Damsel in Distress. Hat sie sich wenigstens nachher selber befreit? Das weiß ich gar nicht mehr. Na, Bruce Banner kam rein und der Hulk. Natürlich musste es Bruce Banner sein. Ne, damit die beiden dann nochmal so eine kleine Klutschi-Klutschi-Szene haben können. Das ist das blöd. Das war wirklich blöd. Das war die einzige wirklich blöde Szene. Und sie war auch schwach und dann wurde sie eingesperrt und dann kam Bruce Banner rein und das wird nicht ganz schlimm. Aber dann sagt Tony Stark irgendwie, wo ist Natascha? Wir können sie nicht finden. Hier, macht dein Geheimspionage-Kram. Ne, und dann geht Hawkeye eben weg und fängt an, irgendwie nach Signalen zu suchen und sowas. Macht er eben sein Spionkram und oder sein Geheimagentenkram. Und du hast wirklich das Gefühl, der Typ geht morgens zur Arbeit, ist ein Superheld, kommt abends nach Hause zu seiner Familie und repariert den Fußboden. Nochmal wegen der Sache, wegen Black Widow ja. und ihre Gefangenschaft. Das war nämlich genau auch ein Kritikpunkt, den ich gehört habe, schon im Nachhinein, als ich mich mit jemand anderes über den Film unterhalten habe. Ganz allgemein zu den Avengers so, dass der einzige weibliche Charakter auf dem Team quasi der schwächste ist. Nicht mal, sie war ja nicht mal die einzige weibliche Figur. Da war ja noch Helen Shaw, die Ärztin, die Wissenschaftlerin. Und auch die wurde in so eine Damsel in Distress Situation gebracht, von Ultron dann eben niedergestreckt, um diesen Regenerator zu bekommen und so. Also dass Frauen da wieder so dargestellt werden, so als obtainable, sage ich jetzt mal, so als Errungenschaft, die man jetzt haben muss. Man hätte jede andere Figur nehmen können, also eben auch, weiß ich nicht, Tony Stark oder sowas. Wäre wahrscheinlich sogar intelligenter gewesen, Tony Stark zu nehmen, keine Ahnung. Und Scarlet Witch stand immer noch so ein bisschen unter der Knute ihres Bruders, dass er sie immer beschützt hat. Und als er dann am Ende ausgeschaltet war, da hat sie erst richtig losgelegt eigentlich. Genau, da war auch so ein bisschen die Motivation erst für sie da. Was ich ganz cool fand, vielleicht kommen wir da auch schon mal drauf, dass das den ganzen Film über schon so Plotpoints angedeutet wurden für die späteren Filme. Du hast also in der Szene, wo ja Tony Stark und Bruce Banner dieses Experiment wiederholen wollen, als dann irgendwann dieser Regenerator geklaut wird von Ultron, um eben sozusagen die perfektere Kopie von sich zu machen, die menschlichere Kopie von sich zu machen, und die Avengers sich diesen Regenerator zurückholen, wollen Bruce Banner und Tony Stark dieses Experiment praktisch wiederholen und wollen Jarvis in diese neue Maschine, diesen neuen Androiden stecken. Das ist so die erste große Auseinandersetzung zwischen Tony Stark und Steve Rogers, also zwischen Captain America und Iron Man. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz klare Anspielung auf den kommenden Film Civil War. Weil da haben die beiden ja auch genau getrennte Lager. Obwohl natürlich diese Bromance zwischen den beiden auch wieder weitergeführt wird, ist ja klar. Ja. Am Ende des Films hast du es ja auch so. Genau. Captain America baut das Team neu auf und Tony haut ab genau. in seinem Chicken Auto. Auch, dass der Hulk dann am Ende mehr oder weniger fahnenflüchtig wird und nicht zurückkehrt zum Team und sich erstmal so, da habe ich noch so ein bisschen so diese Hulk-Musik vermisst. Als er dann da im Flugzeug sitzt. Diesen Goodbye-Song. Den habe ich da so ein bisschen vermisst, aber ansonsten, ne, also man hat verschiedene Figuren jetzt während des Films auch schon so ein bisschen in die richtige Richtung gelenkt. Und das fand ich wahnsinnig schön. Hast du sonst noch einen Punkt? Weil ich glaube, ich habe hier nur noch einen übrig. Ja, also mich hat Vision unglaublich imponiert. Das wäre der Punkt, den ich noch offen habe. Erzähl. Mir hat der Charakter super gut gefallen. So die ganze Erschaffung von dem, wo man dann gesehen hat, wie jetzt im zweiten Versuch quasi das Experiment von Tony Stark gelingt. Genau. Ich fand, das war eine wunderschöne Szene. Auch so diese ganze neue Lebensform, die dann quasi Vision geworden ist, die dann so super war. Und man hat es ja immer so in so Science Fiction, dass so Menschen versuchen, künstliche Intelligenz zu schaffen und da läuft irgendwas schief. Und Vision ist halt genau der Gegenentwurf. Das gelingt einfach und es entsteht eine völlig neue Lebensform, die Menschheit unterstützt. Die Szene fand ich unglaublich schön einfach. Ich hätte mir fast noch mehr gewünscht, dass er am Ende in der großen Endschlacht noch mehr Szenen hat, als er endgültig hatte. Wobei er war, ich möchte es eigentlich so fast nicht sagen, weil das kommt dann auf läuft dann auf meinen Punkt heraus. Er war oft so diese Deus Ex Machina, so im letzten Moment nochmal eben reingreifen und dann ist es Vision, der es rettet. Aber diese Deus Ex Machina ist er ja tatsächlich in diesem Film. Ne? Genau ab dem Punkt, der wo Gott er erscheint. Der Gott aus der Maschine. Richtig. Und mich hat diese erste Szene wahnsinnig an Dr. Manhattan aus Watchmen erinnert, wie er aus dieser Maschine rauskommt, ne, zuerst mal verwirrt ist, dann auch auf die Avengers reagiert. Er weiß, dass Thor ihn zum Leben erweckt hat und er schafft sich sein eigenes Kostüm anhand von Thor. Das fand ich einen interessanten Kniff, weil ich glaube, Vision in den Comics hat gar nicht so viel mit Thor zu tun tatsächlich. Ne, eigentlich also überhaupt nicht. Die Story von Vision ist in den Comics eine ganz andere. Da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal zu, wenn wir über den nächsten Film Ant-Man reden. Mal so einen kleinen Ausblick auf den Film bringen. Also auch, ich weiß gar nicht, einen Schauspieler, hattest du den? Ich habe jetzt gerade gar nicht nachgeguckt, wer das war. Das war Paul Bettany. Ja, genau. Kenne ich nicht. Paul, wenn wir nachgucken und der hat Dr. Manhattan gespielt, dann haben wir ein Problem. Weil er sah ihm nicht unähnlich. Das wäre peinlich. Das wäre peinlich. Aber das liefern wir nicht nach, tun wir nie. Guckt halt selber nach. Ganz toller Charakter. Da gibt es auch diese eine Szene, wo sich alle bereit machen und Vision drückt dann Thor den Hammer in die Hand. Ganz, ganz großartig. Was ich noch ein bisschen schade fand, ist, dass Black Panther noch nicht stärker angedeutet wurde. Ich meine, in irgendwie so einem Preview-Trailer, ein Teaser oder so, hatte man seine Schwester gesehen. So eine schwarze Lady mit Glatze. Das muss er eigentlich gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Die ist aktuell, glaube ich, auch die Königin von Wakanda, wenn mich das nicht komplett täuscht. Ja. Zumindest in den Comics ist sie das. Sie hat sich ja nachher noch irgendwie mit Namor gekloppt, ne? Ja, ja, aber Namor hat ja Wakanda angegriffen und ich glaube, ziemlich überschwemmt hinterher. Und dann haben sie sich doch hinterher... Ich meine, auch seine Schwester ist mittlerweile die Königin von Wakanda. Also zumindest jetzt... Ist ja auch bei Secret Wars. Das Thema ist ja eh bald alles durch. Gucken, wie es danach weitergeht. Wäre mir aber jetzt so nicht aufgefallen im Film selber. Aber wie du nochmal Wakanda ansprichst, ich finde es schön, dass es schon mal gezeigt wurde, dass Wakanda also auch wirklich ein Teil dieser Filmwelt ist und dass es also auch ein Handlungsort ist. Ulysses Klaue da einzuführen ist perfekt, weil er ist auch so ein typischer Black Panther Villain einfach auch. Ich bin gespannt, wie die ihn einführen, ob die ihn tatsächlich hinterher zu diesem Schallwesen machen oder ihm einfach nur diese Schallkanone geben. Fände ich beides in Ordnung. Ne? Wobei ich die Comics damals von Jack Kirby, wo er dann eben Wakanda auch angreift mit diesen großen Schallmonstern, die finde ich einfach super. Und ich fände es cool, das mal im Film zu sehen. Mit diesen großen Schallgebilden, die dann wieder so zu Monstern wurden. Das fände ich unheimlich cool, wird aber wahrscheinlich nicht kommen, weil zu abgedreht. Wäre ein bisschen schwierig darzustellen. Nö. Es wäre halt nur ein bisschen schwierig für einen Kinozuschauer, das zu glauben und das zu akzeptieren. Darzustellen ist das überhaupt kein Problem. Ja, glaubhaft darzustellen. Glaubhaft darzustellen. Du hältst es also für glaubhaft, dass sich ein Wissenschaftler in ein großes grünes Wutmonster verwandelt? Das ist einfacher, glaubhafter darzustellen als das. Ach komm. Das ist schon in Ordnung. Ja, da möchte ich noch über diesen einen Punkt reden. Quicksilver am Ende. Ja, das fand ich schade. Ich fand es insofern nicht schade, weil ich fand diesen Quicksilver ersetzbar. Also ich fand den Quicksilver in Days of Future Past wesentlich großartiger, epischer, witziger. Der ganze Film war irgendwie auch witziger, davon abgesehen. Aber im Grunde genommen war dieser Quicksilver also wirklich... Ich fand ihn unnötig, weil der Fokus irgendwann dann ja auch wirklich auf die Scarlet Witch gelegt wurde. Ich fand es schade, weil ich mag Speedstar. Speedstar ist fast schon meine Lieblingskategorie an Superheld. Auch aufgrund der neuen Flash-TV-Serie, die ich auch ziemlich großartig finde. Von dieser Darstellung von Quicksilver war ich vor allem aufgrund dieses aufgesetzten russischen Akzents in der deutschen Version wahnsinnig enttäuscht. Und ich fand es hinterher auch nicht traurig, dass sie ihn dann tatsächlich weggenudelt haben. Wobei... Bei dem erhöhten Metabolismus ist es nicht unmöglich, dass er das überlebt hat. Davon gehe ich persönlich aber nicht aus, weil ich das Gefühl habe, als hätte sich Disney Quicksilver für diesen einen Film nochmal ausgeliehen. Bei Fox im nächsten Age of Apocalypse Film ist, Apocalypse heißt er einfach nur, ne? X-Men Apocalypse. Ist Quicksilver ja wieder mit dabei. Ist der gleiche Quicksilver. Ja, würde Sinn machen, den jetzt tot zu halten. Auch wieder als Motivation für die Scarlet Witch. Und ich habe die von... Aber ich finde es schade drum, ehrlich. Ich hätte gern einen Speedstar bei den Avengers. Ja. Ich meine, man hätte da jetzt noch andere Möglichkeiten, aber die Charaktere müsste man erst einführen. Und wenn man schon den Original Avengers Speedstar nicht nimmt, warum soll man da noch andere Figuren einführen? Und da das sowieso diese zweischneidige Geschichte gewesen ist mit Fox, X-Men und diesen Figuren, man redet da auch nicht von Mutanten oder von Genexperimenten, sondern man redet da von Talenten, was ich ganz witzig finde. Also eben diese ich glaube, ob die beiden Maximoffs sind auch die einzigen Experimente von Strucker, die das überlebt haben, diesen Prozess, denen Kräfte zu geben. Das sind also auch künstliche Wesen, in Anführungszeichen. Und gerüchteweise wollte man oder will man die beiden Figuren eher in Richtung Inhumans bringen, wo es dann auch nochmal einen Film geben wird. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Gerade im Falle von der Scarlet Witch, so wie ihre Kräfte hier auch dargestellt sind, macht das mit den Inhumans ein bisschen mehr Sinn. Und solange das in dieser Filmkontinuität logisch und schlüssig dargestellt ist, wird mir das vollkommen ausreichen. Ja. Definitiv. Erinnert mich ein bisschen an Kamala Khan, die dann auch irgendwann Kräfte bekommt von den Inhumans. Ja, und ich meine, es wird auch in dem Film gesagt, dass die Kräfte schon vor den Experimenten hatten, dass Strucker die quasi nur verstärkt hat. Ja, ich denke schon. Und die beiden also mehr so in Richtung Inhumans zu setzen, ist dann einfach auch so die logische Schlussfolgerung. Quicksilver rauszunehmen, ja, mein Gott, dann ist er halt nur bei Fox und nur in X-Men-Filmen. Da fand ich ihn aber dann auch in Days of Future Past so großartig dargestellt in dieser Szene, in dieser runden Küche. Und es ist mir ganz egal, ob die Szene in irgendeiner Art und Weise Sinn gemacht hat oder nicht, aber das war einfach eine großartige Szene. So, und für einen großartigen Film, der mir Spaß macht und ein paar Logikfehler hat, das interessiert mich nicht. Solange ich die 2 Stunden im Kino sitze und Freude habe, kann ich mir bestimmte Dinge einfach auch hinwegsehen. Gut, da sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema, was ich noch ansprechen wollte, nämlich so die Unterschiede zum Comic. Ziemlich großer Unterschied ist ja, dass eben nicht mehr Hank Pym der Erfinder von Ultron ist, sondern eben Tony Stark und Bruce Banner. Was sagst du dazu? Er hätte aber an dem Projekt mitarbeiten können. Wenn man so die Ant-Man-Trailer sieht, da ist ja Hank Pym relativ alter Mann. Ja, das ist ja, wer ist das? Robert Redford? Nein, wer war das noch? Weiß ich gerade nicht. Nicht Robert Redford, das war der andere. Michael Douglas spielt, glaube ich, Hank Pym, ne? Michael Douglas. Du kennst Michael Douglas. Das ist der Sohn, Ant-Man bestimmt. Das ist der Sohn von Kirk Douglas. Okay. Genau. Kirk Douglas hat damals Spartacus gespielt, wenn du dich erinnerst. Im Film von Stanley Kubrick? Ich glaube, ist der von Kubrick? Ja, dann. Ich bin Spartacus! Nein, ja, ich bin Spartacus! Ja, ich bin Spartacus! Das ist der, ne? Den muss ich noch gucken. Ja, das ist Spartacus. Genau. Letztes habe ich Barry Lyndon geguckt. Was ist das? Das ist ein Film über das 18. Jahrhundert. Oder frühe 19. Jahrhundert. Über so ein... Ich bin Casanova! Ich bin Casanova! Nicht? Egal, wir schweifen ab. Ja. Michael Douglas spielt Hank Pym und der Film fokussiert sich aber auf Scott Lang. Dementsprechend. Ant-Man ist in dem Fall nicht Hank Pym, sondern Scott Lang. Und wahrscheinlich haben sie sich dann gedacht, wenn wir sowieso mit der jüngeren Variante von Ant-Man ins Spiel gehen. Und ich vermute, dass man also auch wirklich plant, Hank Pym langfristig aus dem Universum rauszunehmen. Die aktuellen Ant-Man-Comics sind ja auch mit Scott Lang in Vorarbeit auf den Film. Und dass man also dann auch deswegen auch klipp und klar gesagt hat, wir fangen gar nicht mit Hank Pym an, mit der ersten Generation und setzen ihn deswegen auch gar nicht in die Avengers. Obwohl er ja tatsächlich ein Gründungsmitglied ist. Mhm. Was ich ja schade finde. Genau, diese Giant-Man-Identität, die kam auch schon relativ früh, ich glaube im dritten oder vierten Avengers-Heft damals schon dazu, dass er eben auch wachsen konnte. Und das wollte man dann vielleicht einfach nicht mit reinnehmen. Ansonstige Unterschiede, ja gut, die Kräfte von Scarlet Witch hatten wir angesprochen. Hatte ich schon gesagt, dass Hank Pym vielleicht doch hinter dem Ultron-Projekt ist? Ja, nee, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich mal hatte gelesen, das gäbe schon länger, das Ultron-Projekt, dass das irgendwann in dem Film angedeutet wurde. Da Hank Pym von so einem alten Schauspieler gespielt wird, könnte es ja sein, dass er daran gearbeitet hat, bevor Tony Stark das übernommen hat. Ja, aber wenn du dir die Comics anguckst und guckst dir diesen ersten Ultron an, der aussieht wie so ein Mülleimer, ne, dann merkst du schon, in den Comics ist das nochmal, ist die Beziehung zwischen Ultron und Hank Pym einfach wesentlich inniger. Ja. Das heißt, selbst wenn Hank Pym dieses Projekt mal angeleiert haben sollte, ist es von den Comics immer noch sehr weit entfernt, einfach weil das zwischen Hank Pym und Ultron wirklich so eine Vater-Sohn-Beziehung gewesen ist. Ja, und hier ist das zwischen Tony Stark und Ultron. Genau. Richtig. Was ich ganz witzig fand, war so diese Umsetzung Jarvis Vision, also dass Jarvis praktisch jetzt Vision geworden ist. Einerseits fand ich es schade, weil ich fand Jarvis immer einen unheimlich sympathischen Charakter. Er war immer so dieser Computer von Iron Man immer. Ne? Gerade ich glaube im ersten Teil war das auch immer mit diesen beiden Roboterarmen, die dann immer versucht haben, ihn zu löschen oder was. Ne? Da kommt er ja auch so ein bisschen her. Die ist also die Entwicklung von Jarvis, die ist da einfach über die Zeit auch so ein bisschen. Ne? Ist ein bisschen schade, der wird bestimmt in den Iron Man Filmen fehlen. Obwohl, wenn Tony Stark jetzt nicht so... Ich glaube, es gibt keine Iron-Man-Filme mehr, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Das heißt, diese Frage stellen wir uns gar nicht erst. Da reden wir gleich nochmal drüber. Ich finde aber Vision einfach total großartig. Also ich mag diesen Charakter, ich mag den Look, diese einerseits dieses Technische und andererseits aber immer noch so, dass man so ein bisschen menschliche Haut sieht, mit so ein bisschen Metall im Gesicht noch und es wirkt einfach wirklich... Es stimmt, es passt einfach, es stimmt alles. Also ich kann die Leute nicht verstehen, die sagen, der Film ist denen von vorne bis hinten auf die Nerven gegangen, aber das kann ich echt nicht sagen. Ne? Ich hatte eben schon mal gesagt, so diese eine Szene Scarlet Witch und auch mit Helen Shaw hinterher, dass die beiden so in Distress gebracht werden, aber das ist auch wirklich so das Einzige. Ja. Ne? So, und Leute haben sich beschwert, es gäbe keine Story und das wäre alles sprunghaft. Ich fand den ersten Avengers-Film wesentlich sprunghafter als diesen, sag ich ganz ehrlich. Genau. Ja. Hattest du noch irgendwas? Weil ich wäre jetzt tatsächlich komplett durch. Nee, ich kann bloß noch sagen, ich kann wirklich nicht verstehen, wieso der Film jetzt, wie du sagst, sogar von einigen Leuten komplett zerrissen wird. Mhm. Ich fand ihn sehr beeindruckend. Ja. Aber wenn er nicht so gut ankommt, DC hat dann ja vielleicht doch noch eine Chance. Ich hab das letzten Sonntag schon in Nerd gesagt, also in den Solo-Sendungen. Ja. DC kann ernsthaft einpacken. Also ich habe diesen Film gesehen und ich habe auch den Trailer gesehen zu Batman wie Superman. Das wird eine unheimliche Turd Factory werden. Also das ist ganz wahnsinnig. Das wird schlimm. Das wird ganz schlimm. Und es wird ganz, ganz schwer, mich davon zu überzeugen, dass das Batman wie Superman ein guter Film ist. Vielleicht ist es wenigstens ein guter Film. Darüber würde ich mich freuen. Ich habe kein Problem damit, wenn es eine schlechte Adaption ist, weil ich kann nachvollziehen, ich hoffe, dass das gegen Leute nicht im Hintergrund zuhören ist, dass wir scheiße, ich merke das gerade erst. Alarm, Alarm. Gott kommt! Ah! Ich habe kein Problem damit, wenn es eine schlechte Adaption ist. Man of Steel war eine ziemlich gute Adaption tatsächlich. Also wenn man John Byrnes Man of Steel Graphic Novel daneben legt, dann kommt dabei eine sehr gute Adaption bei raus. Aber es ist einfach ein furchtbarer Film. Es ist ein ganz, ganz schlechter Film. Und Age of Ultron versagt dabei, eine gute Adaption zu sein, weil es folgt irgendwie keiner Graphic Novel oder keiner Geschichte. Es ist aber ein wahnsinnig guter Film. Man muss einfach wissen, was man möchte. Möchte man eine gute 1:1 Adaption einer Figur, dann kann man sich Man of Steel angucken, mit ein paar Twists und Turns. Aber wenn man einen guten Film möchte, sollte man bitte zu Hause bleiben und diesen Film nicht angucken oder nicht die DVD einlegen. Ne? Also Man of Steel ganz furchtbar. Ist Man of Steel wirklich eine gute Superman-Adaption? Also ich hab das erst nicht glauben wollen, aber ich habe dann John Byrnes, das hast du auch gelesen, Man of Steel. Aus den 80ern gelesen. Ja, habe ich gelesen. Und da sind ganze Plotpoints und ganze Storylines sind aus Man of Steel direkt in den Film übertragen worden. Ganze Konzepte, also Krypton ist sehr nah an John Byrnes Krypton dran. Aber war er inspirierend? Man of Steel? Ja, war Superman inspirierend? Ja, ich fand ihn inspirierend. Ich habe beinahe gebrochen. Dazu hat er mich inspiriert. Ja. Ich weiß nicht, hatte der Superman in Man of Steel diese gleiche Groundedness, die der John Byrne Superman hat, auch nicht. Weil ja. Das gefällt mir so gut daran an John Byrne Superman. Nein. Der Superman wirklich sagt, ich gehöre zur Erde und Krypton ist hinter mir. Im Gegenteil, der Man of Steel Superman hat einen ziemlichen Gottkomplex, so diesen Messias-Komplex, ja. Der auch dann durch diesen Gang in die Kirche nochmal verstärkt wurde, in meinen Augen. Ja. Und dass er also als erste Anlaufstelle irgendeine Kirche besucht, das fand ich ganz furchtbar. Also das fehlt dem Film tatsächlich. Und in Batman vs. Superman haben wir dann noch jemanden mit einem Gottkomplex, nämlich Lex Luthor. Hm. Hat man schon so ein bisschen, ja, hin und wieder ist was durchgedrungen und scheint so, als gehen die in der Richtung mit dem Charakter. Ja, wobei, guck dir John Byrnes Lex Luthor an und du findest, glaube ich, das auch in der Figur dann auch wieder. Durchaus. Aber lass uns hier mal nicht über das DC-Universum reden, da haben wir vielleicht an späterer Stelle durchaus nochmal eine Chance, spätestens wenn der Film kommt und wir werden ihn sehen. Ja, oder auf jeden Fall. Da bleibt wird für einen Comic-Fan ja gar kein Weg dran vorbei, den Film auch zu gucken. Ich habe mich Man of Steel ja auch nicht verweigert, nur ich wäre halt trotzdem beinahe lieber nach Hause gegangen. Gott sei Dank habe ich es vom Kino nicht so weit. Jedenfalls, so ein paar Punkte möchte ich noch aufgreifen bei Marvel. Und zwar soll es irgendwie angeblich diese Mid-Credits-Szene, die jetzt mit Thanos eben gewesen ist, wo Thanos dann kam, den Infinity Gauntlet genommen hat und gesagt hat, oh, jetzt muss ich aber mal persönlich angreifen. Meine Mittagspause ist zu Ende. Sollte angeblich die Szene mit Spider-Man kommen. Das war vorher irgendwie angeblich geleakt worden, aber das kam nicht, ne? Nee, wir sind irgendwann aber auch gegangen aus dem Kino, als die das Licht angemacht haben. Ich habe auch kurz nochmal gegoogelt, ob es da noch eine zweite Szene gibt, die wir verpasst haben. Und da habe ich dann tatsächlich was gefunden aus YouTube, okay. Aber es war anscheinend gefaked. Das war ein Fake, weil ich weiß nicht, ob es Joss Whedon gewesen ist oder irgendwer, oder Kevin Feige, der irgendwie sagte, es gäbe keine Schlussszene am Ende der Credits. So, aber dass es eben so eine Mid-Credits-Szene gibt, nach diesen Bildern eben, nach diesen Statuen von den Avengers. Und dass das angeblich eine Szene wäre mit einem Fensterputzer, der auf Spider-Man trifft. Das war die Info, die ich auch vor dem Film schon hatte, bevor ich ihn gesehen habe. Das wäre auch cool gewesen. Das wäre extrem cool gewesen. Nur die Szene, die jetzt kam, die war einfach logischer. Also das war einfach die logische Entwicklung innerhalb dieser Kontinuität. Dass tatsächlich dann auch dieser Infinity Gauntlet endlich mal ganz gezeigt wird und nicht nur im Hintergrund irgendwie zu sehen ist. Wo ich war fast ein wenig enttäuscht, Thanos schon wieder zu sehen. Ja, aber er ist halt... Er interessiert mich gar nicht mal so sehr. Aber die gehen mit den Avengers-Filmen dann ja demnächst, also spätestens mit Infinity War, gehen die ja auf diese galaktische Ebene. Und das galaktische Universum ist, oder diese galaktische Ebene ist bei Marvel halt mindestens genauso wichtig wie die irdische. So, das ist ein genauso existierendes Universum in den Comics, eben wie die Erde. Und ich finde es wichtig, dass das haben sie jetzt in den 11 Filmen, die es gegeben hat, auch nur einmal eben in Guardians of the Galaxy gezeigt. Und so eben angedeutet am Ende vom letzten Avengers, wo Tony Stark dann durch dieses Portal nochmal kurz durch ist und dann in diese Welt reingeflogen ist. Aber im Grunde genommen wird es einfach wirklich Zeit, dass eben auch die Avengers dann in die Galaxis gehen. Ja, in die Galaxie gehen. Das ist für Marvel extrem wichtig, spätestens seit Steve Gerber damals in den 70ern eben dieses Universum eingeführt hat. Meiner Meinung nach wird es Zeit, dann auch mal ein paar Avengers-Charaktere dann im All zu sehen. Genau. Soweit ich das aber weiß, soll nach Guardians of the Galaxy 2 auch schon der erste Spider-Man kommen. Der ist für dahin angesetzt und damit verschieben sich alle Filme, die danach praktisch geplant waren, dann zurück. Also wir müssen also praktisch, glaube ich, nur noch bis nach Guardians of the Galaxy warten. Ich glaube, dann also in 2019 war, glaube ich, ist der erste Spider-Man-Film angesetzt. Wenn mich nicht alles komplett täuscht. Das hatte ich jetzt noch im Kopf. Vielleicht rede ich auch Bullshit, jetzt vorher nachgucken sollen. Bin auf jeden Fall gespannt auf den neuen Spider-Man. Was ist ja schon der dritte. Ja, was klar ist, es wird wohl der Highschool-Peter Parker werden, ja, der genau. 15-Jährige. Haben sich schon ein paar Leute Gedanken gemacht. Da waren so 5 Jungspunde, die meiner Meinung nach alle gleich aussahen, die man jetzt irgendwie dafür angesetzt hat. Die hätten alle bei Glee mitspielen können, keine Ahnung. Das wird lustig zu sehen, wie der 15-jährige Spider-Man mit diesen ganzen Erwachsenenhelden interagiert. Ja, überleg mal. Wir sind Spider-Man, das Lee Ditko Kirbyverse gestartet 1961 mit den Fantastischen Vier. Spider-Man, ich glaube 1963, 62, kommt das hin? Also relativ früh in den 60ern. Und dann war Secret Wars irgendwann 1984, 85. Und dann ist Incontinuity, glaube ich, erst 4 Jahre vergangen oder sowas. Das heißt, Spider-Man mag zu Zeiten von Secret Wars vielleicht 18, 19 gewesen sein. Und selbst da konnte er sich behaupten. Also in den Comics spielt das Alter von Peter Parker eigentlich in der Regel keine Rolle. Und trotzdem kann er halt eben kräftemäßig durchaus mithalten. Jetzt muss man natürlich versuchen, diesen kleinen Jungen dann auch so darzustellen, dass er ernstzunehmend ist. Nur ich finde, das hat man mit Miles Morales in den Comics durchaus geschafft. Und da gab es im ultimativen Universum, das weißt du besser als ich, ja auch durchaus mehr galaktische Events, in denen Miles Morales durchaus mithalten konnte. Er hat gleich Elektro fertig gemacht. Ja. Der den Avengers ganz schön zugesetzt hat. Genau. Ja, oder den Ultimates. Ist das ultimative Universum. Ist ja eh vorbei. Wie gesagt, du dachtest gerade noch ein späterer Iron-Man-Film. Ich glaube, der kommt tatsächlich nicht. Es wird wahrscheinlich vermutlich keine weiteren Iron-Man-Filme mehr geben, weil die sind auch nicht in Planung oder sowas. Und die haben die Planung relativ dicht. Das heißt, wir werden mindestens die nächsten paar Jahre immer noch einen Marvel-Film, also wirklich Marvel-Studios-Film, wenigstens einen bekommen pro Jahr. Und da ist eigentlich kein Platz mehr für weitere Iron-Man-Filme, was aber auch gar nicht nötig ist, weil man hat die Iron-Man-Saga mit dem dritten Teil eigentlich sehr gut beendet, zwar mit einer kleinen Kontinuitätsmacke, dass man also ja im Prinzip Iron Man schon diese Batterie aus der Brust entfernt hat und das war sie halt im nächsten Avengers-Film oder im aktuellen Avengers-Film halt eben wieder drin, aber ich finde, da kann man einfach drüber hinwegsehen. So, weil nur weil versucht wurde, diese Iron Man Saga ein bisschen zu beenden und dann auch ganz klipp und klar zu sagen, ich höre auf mit Iron Man, damit ist die Iron Man Saga vorbei, aber damit ist die Avengers Saga noch nicht vorbei. Meiner Meinung nach spielt der letzte Iron Man Film tatsächlich vielleicht sogar weit nach den anderen Avengers Crossover Filmen. Ja, das kann durchaus sein. Und das passiert in den Comics auch andauernd, habe ich ja gerade noch mit Rage of Ultron, habe ich das noch erzählt, dass der Comic eben tatsächlich auch vermutlich, so wird es zumindest von den Lesern, also von Hardcore-Fans auch tatsächlich interpretiert, dass der eben auch tatsächlich nach Secret Wars spielt. Und das passiert in Comics regelmäßig, dass irgendwo mal ein Sternchen ist, diese Storyline spielt vor dem und dem Event oder zu dem und dem Zeitpunkt. Das macht Marvel Gott sei Dank häufiger als DC. Ich glaube, das einzige Endgame spielte zeitlich, glaube ich, nach Eternal, ne? Batman? Da war Endgame so ein, nach Eternal, ja. Ne? Definitiv, das konnte man sehen. Weil Batman ja auch in diesem Apartment war und nicht mehr in seinem Asylum. In seiner Villa gewesen ist und Arkham eben weg war. Mit Alfreds Tochter und so. Genau, mit Penny 2 dann eben. Marvel macht das aber relativ häufig, dass irgendwo ein Sternchen unten ist und sagte, zeitlich gesehen spielt das hier und die ordnet das nochmal ein. Und warum soll das bei den Filmen nicht auch gelten? Und selbst wenn es nicht so ist und man wirklich sagen kann, okay, der Film spielt noch vor dem zweiten Avengers-Film, ich würde das dem Avengers-Film nicht ankreiden wollen, dass die bei Iron Man diesen Kniff angewendet haben. Weil der Fehler wurde dann in meinen Augen nicht in Avengers gemacht, sondern im dritten Iron Man-Film. Und was man machen wollte, war damals nach dem Iron Man-Film einfach so einen glatten Schnitt zu haben, falls Robert Downey Jr. wirklich gesagt hätte, ich will nicht mehr. Und dann hätte man sagen können, okay, dann ist eben Tony Stark nicht in Avengers. Da hätte man aber andere Figuren dann für finden können. Da hätte man vielleicht wirklich schon Hank Pym eingeführt und auf der Seite von Iron Man einfach James Rhodes in die Rüstung gesteckt. Und ich finde, der Schauspieler hat im dritten Iron Man-Film einen guten Job gemacht als Iron Patriot. Und jetzt auch in den kurzen Auftritten in dem Avengers eben auch wieder einen sehr guten Auftritt gehabt als War Machine. Und da habe ich also wirklich gejubelt, als dann James Rhodes wieder kam in dieser War Machine-Rüstung. Weil ich finde War Machine meiner Meinung nach eigentlich sogar noch interessanter als Iron Man. Ich mag War Machine lieber. Aber das auch schon seit meiner Kindheit. War cool, dass er in dem Film aufgetreten ist. Vor allen Dingen, dass er jetzt auch am Ende zu dem neuen Team gehört. Ja, wobei das glaube ich auch eher so eine Storyline ist, die so ein bisschen auf die Avengers-Initiative dann auch hindeuten soll, die dann auch bald ansteht, dass sie einfach das Team so ein bisschen erweitern auch, ne? Ja. Und dann überall ihre Leute haben, weil wie viele waren das jetzt? Sechs Leute in Avengers und die müssen einfach die Leute, die anderen Meta-Humans in Anführungszeichen oder die anderen Superhelden dann auch mehr in dieses Team integrieren. Mhm. So, da waren einfach in den anderen Filmen schon so viele Charaktere, die man weiter benutzen konnte. Weiß nicht, hast du noch sonst irgendwas, was dir einfällt? Wir haben im Prinzip noch genug Zeit, wir haben keinen Stress. Vielleicht kann man noch was zu Civil War sagen? Wenn du was sagen möchtest, dann darfst du das auch sagen. Ja, also ich bin definitiv gespannt auf Civil War und auch, ob man vielleicht den Daredevil aus der Netflix-Serie dann auf die große Leinwand bringt. Weil in der Comic-Storyline zu Civil War, da hatte Daredevil eigentlich so die beste Szene meiner Meinung nach. Du hast die Serie schon gesehen, oder? Die Netflix-Serie habe ich schon, ja, bin ich so halb durch, okay. Folge 7 oder so. Und die coole Szene, die ich meinte in Civil War, ist halt da, wo Daredevil sich mit Tony Stark konfrontiert sieht, beziehungsweise Tony Stark sieht sich mit Daredevil konfrontiert und der gibt ihm dann 30 Silberstücke. Oh! Ich erinnere mich nicht mehr, aber ist lange her. Das fand ich sehr eindrucksvoll. Judas! Ja. Judas! Stimmt, das kann sein. Da erinnere ich mich jetzt nicht mehr so dran, aber ich habe Civil War. Nimm das, Tony. Doch, stimmt. Ja. Keine Ahnung, ich denke, wir sind durch. Wir sind relativ gut durch. Also ich denke, da wird auf beiden Seiten auch durchaus klar, dass wir den Film also sehr genossen haben. Mhm. Wo ich nochmal ein Wort zu verlieren möchte, ist, es gibt Leute bei Twitter, die haben Tendenzen, Filme zu vergleichen. Und ich kann das nachvollziehen, wenn man in einem Superhelden-Franchise bleibt und sagt, ich vergleiche alle drei Iron Man-Filme, ich vergleiche alle beiden, oder vergleiche beide Captain America-Filme, beide Thor-Filme, wegen meiner vergleicht auch die beiden Hulk-Filme, obwohl nur der eine zum Universum gehört. Aber fang doch bitte nicht an, jetzt die Guardians of the Galaxy mit den Avengers-Filmen zu vergleichen. Fang doch bitte nicht an, das ist so ein Appell jetzt von mir. Das sind meiner Meinung nach, auch wenn es ein Universum ist, sind das verschiedene Paar Schuhe. Also das passt nicht zusammen, das ist ein ganz anderer Kosmos. Das ist in meiner Meinung nach eine ganz andere Dimension, die da gezeigt wird. Da müssen ganz andere Gesetzmäßigkeiten zusammenfließen, ganz andere Kräfte prallen da aufeinander, wenn man einfach alle Avengers da hat. Und dann muss einfach jede Figur einen Teil dazu beitragen. Und natürlich kommt dann auch mal eine Figur dabei zu kurz oder rückt ein bisschen in den Hintergrund. Das ist ja Hawkeye im ersten Teil passiert, ja. Der erst auch so ein bisschen so ein Gegenspieler war und erst danach zum Teil des Teams wurde. Und jetzt hat er im Prinzip im zweiten Teil zwar mehr Fokus bekommen, aber auch nur das Stück Kuchen, was alle anderen auch gekriegt haben. Den Fokus oder die Screentime, hätte ich jetzt mal fast gesagt. Und meiner Meinung nach kann man hingehen und kann sagen, der zweite Captain America Film war großartig, war er wirklich. Das ist also tatsächlich auch mit einer meiner Lieblings Avengers oder Marvel Cinematic Universe Filme, weil den habe ich geguckt und ich finde ihn bis heute wahnsinnig großartig. Er hat so viele coole kleine Szenen und die Action ist einfach so übergroß und alles. Aber ich finde es unheimlich schwierig, den mit irgendeinem anderen Film außer dem ersten Captain America zu vergleichen. Weil Thor eine ganz andere Ausrichtung hat, ein ganz anderes Setting, ganz andere Elemente mitbringt. Thor schon alleine ganz andere Elemente mitbringt. Und von daher finde ich es unheimlich schwierig, jetzt hinzugehen und zu sagen, ich habe jetzt hier die ersten, oder ich habe jetzt die ersten 11 Filme und ich fange jetzt an, die in irgendeine Reihenfolge zu bringen. Ne? Weil damit tut ihr euch selber keinen Gefallen, weil damit da einfach verschiedene Sachen miteinander verglichen werden, von verschiedenen Regisseuren auch. Das wäre so, als würde ich die ersten, also die Episode 4 bis 6 mit Episode 1 bis 3 vergleichen. Das sind für mich zwei Dinge, die man miteinander nicht vergleichen kann. Sondern es gibt die neue Trilogie, es gibt die alte Trilogie und in meinen Augen sollte man die neue Trilogie einfach ganz ignorieren, so von Star Wars. Und wenn man dann möchte, dann kann man die untereinander irgendwie werten. Ich glaube, das macht auch sonst keiner. Keiner würde das mischen, aber so als Vergleich einfach. Weil das zwei verschiedene Kuchen auch sind. Das sind zwei verschiedene Torten. Und dann kann man gucken, was davon hat mir am besten gefallen. Aber doch nicht irgendwie jetzt hinzugehen. Also, weiß ich nicht, so der Startpunkt, der erste Hulk. Also der zweite, also der noch mit Edward Norton gewesen ist. Das ist ja noch eine ganz andere Größenordnung als beispielsweise Guardians of the Galaxy. Keine Ahnung, also ich finde das unheimlich schwierig. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn ihr anfangt, irgendwie Iron Man, die drei Teile zu sortieren oder auch alle Spider-Man-Filme. Also dann die Trilogie, die nicht mal irgendwie Amazing Spider-Man und die Spider-Man-Filme, sondern wegen meiner auch sagt so, welches Konzept war gut. Ne? Hm. Aber ich würde Amazing Spider-Man 2 niemals mit Spider-Man 3 vergleichen, weil das einfach zwei komplett verschiedene Dinge gewesen sind. Das war eine Sache, das ist mir in der Diskussion am Wochenende also extrem sauer aufgestoßen, dass es also manche Leute für nötig halten, diese dann doch sehr unterschiedlichen Filme miteinander zu vergleichen. Ich gehe jetzt auch nicht hin und sage, ich finde Ausgabe 33 von Uncanny X-Men besser als Ausgabe 12 von Miss Marvel, weil das zwei verschiedene Universen sind auch, ne? Und klar, dass einem das vielleicht optisch besser gefallen hat oder dass die Serie grundsätzlich besser gezeichnet oder geschrieben ist und oder ne, das Konzept, aber das kann man doch nicht ranken, das ist doch irgendwie, das geht nicht. Na, ist ein bisschen schwierig. Ist sehr schwierig. Also ich würde es so nicht machen für mich, ne? So, weil für mich sind die Avengers-Filme einfach was Eigenes, also auch der erste und der zweite, weil die funktionieren auch sehr gut alleine. Dann fehlen einem zwar zwischendurch die Charakterentwicklungen, die werden aber dann während des Films nochmal ein bisschen aufgearbeitet, was ganz schön ist. Und als Bonus kannst du dann hinten raus immer noch die einzelnen Filme reinwerfen. Und man muss den Kram zwischendurch nicht gesehen haben. Wenn man damals 2012 das letzte Mal im Kino gewesen ist und 2015 den zweiten Avengers sieht, dann hat man alles, was man braucht. Du brauchst die restlichen Informationen nicht. Weil man kriegt den Rest mitgeliefert. Und das macht Marvel in den Comics ganz genauso. Ja. Da kannst du auch mal 3 Jahre die Comics gar nicht gelesen haben. Du wirst mit einer Recap-Page genau auf die Elemente hingewiesen, die du genau für diesen Comic brauchst, um zu verstehen, was da passiert ist. Und wenn du dann zurückgehen möchtest, dann hast du immer noch die Wahl dazu. Das machen die echt sehr gut. Ja. Und das machen die aber schon seitdem das Universum, dieses Filmuniversum besteht. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Und ich glaube, deswegen wird DC auch so dermaßen versagen. Weil die das nicht können. Die haben auch keine Recap-Pages, nichts. Ne? Weil die das nicht, die wollen das nicht. Die wollen die Leute nicht auf den neuesten Stand halten, sondern die wollen, dass du die ganze Serie vorher kaufst. Bisschen scheiße sowas. Ja. Als nächstes steht dann also Ant-Man an. Wann ist der im August? Nee, im Juni? Demnächst auf jeden Fall. Kommt Ant-Man und dann später das Jahr, ich glaube dann tatsächlich im August, kommt dann Fantastic Four. Von beiden erwarte ich nicht so viel wie von Avengers Age of Ultron. Aber ich glaube schon, dass Ant-Man auf jeden Fall eine Menge Spaß machen würde. Ant-Man kann wahrscheinlich, also bei Ant-Man freue ich mich auf die Action. Das war was ich bei Avengers jetzt auch gesehen habe. Die haben einfach von der Action nochmal so ein bisschen draufgelegt. Um nochmal auf diese Einführungsszene zurückzukommen. Da fährt ja Captain America auf dem Motorrad durch die Gegend und haut dann irgendwann dieses Motorrad auf die Motorhaube. Aber das auch, bam! Ja. Na, also wirklich, und genau auf sowas freue ich mich bei Ant-Man. Dass da so ein kleiner Typ durch die Luft fliegt und die Leute wegboxt. Und das gab's ja in diesem Teaser damals schon. Weißt du noch, dieser ganz kurze Trailer, wo gezeigt wurde, ob das Konzept überhaupt funktioniert? So ganz, ganz kurz war das nur. Nee, ich glaube, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Da rannte Ant-Man mit diesem Helm. Der hatte den Helm dann auch schon auf, den man jetzt auch nochmal wieder ein bisschen öfter gesehen hat. Kam aus so einer Tür raus und dann kamen ihm so ganz viele Goons entgegen und er rannte dann auf diese Goons los, sprang, flog durch die Luft, wurde ganz klein und boxte dann die Leute weg. Weil er ja die gleiche Kräfte, behält seine Kräfte ja von einem ausgewachsenen Menschen. Und darauf freue ich mich tatsächlich. Und darauf, dass er auf fliegenden Ameisen durch die Gegend reitet. Vielleicht kommt das auch noch. Ich glaube, hast du Yellow Jacket schon gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Hydra auch wieder? Armin Sola vielleicht? Wird da schon was angedeutet? Ich kenne mich bei Ant-Man zu schlecht aus, um das beurteilen zu können, aber es gibt diesen Cross, dieser Typ Cross, der ist in den Comics so ein großer lila Mutant. Ich glaube, der soll auch noch eine relativ große Rolle in dem Film spielen. Okay. Aber frag mich nicht, wie das zusammenhängt, weil ich kenne mich in den Ant-Man-Comics zu schlecht aus. Die aktuelle Serie lese ich eigentlich auch nicht. Da habe ich, glaube ich, die ersten zwei Hefte von gelesen und dann wieder ausgestiegen, weil das war mir zu heistmäßig irgendwie. Naja, das kommt mit dem Hauptcharakter. Ja. Das ist ja jetzt dieser Einbrecher. Das ist ja Scott Lang, genau. Ich finde es interessant, dass die Yellow Jacket wirklich zu den Schurken jetzt für Ant-Man gemacht werden, weil im Original war es ja die Persona von Hank Pym irgendwann. Ja, aber der war, also Yellow Jacket, das war diese Downface von Hank Pym, wo der auch so ein bisschen so dieses Arschloch gewesen ist. Ja. Das passt dann eigentlich auch schon ganz gut zusammen. Und im Grunde genommen ist das ja auch dann nur eine Rüstung. Und mit dieser Rüstung kommt dann diese Identität. Ja, ja. Ich finde auch, das passt. Ich finde das auch. Ich wundert mich, dass sie das nicht schon viel früher gemacht haben, irgendwie im Ultimate-Universum oder so. Aber Ultimate Hank Pym war da ja noch eine ganz andere Sache. Das war ja Giant, das war eher Giant Man als Ant-Man, deswegen. Und vor allen Dingen war er selber schon ein sehr großes Arschloch. So wie jeder im ultimativen Universum. Wir haben uns schon so oft über dieses Thema unterhalten. Das ultimative Universum endet, Max. Es ist vorbei. Nein, es ist vorbei. Nein, vorbei. Nein. Ich mochte es. Es ist vorbei. Genau wie dieser Podcast. Wir sind durch. Ja. Würde ich sagen, oder? Ansonsten verquatschen wir uns hier heute noch. Ja. Schön, dass du da gewesen bist. Hat mich sehr gefreut. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Ich weiß nicht, wir haben noch so ein paar andere Projekte in der Hinterhand, aber das ist dann vielleicht noch mal so in ein paar Wochen angedacht. Das ist noch nicht ganz raus. Solltet ihr anderer Meinung sein, und ihr dürft anderer Meinung sein, denn Demokratie heißt, dass jeder seine Meinung haben darf, auch Idioten, schreibt eure Meinung über diesen Film bitte bei uns in die Kommentare auf nerdnerd.blogsport.eu/plasticman. Also Traditionen werden wieder auferlebt. und dann würde ich sagen, das war unsere Age of Ultron Review. Ja. Ja. Hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, auf Wieder, Nerd. Ciao. Kleines Püppchen, freches Püppchen, wo hat man dich zuletzt gesehen? Du wolltest doch zur Schule gehen, was ist geschehen? Du kannst noch nicht alleine sein, sieh das doch ein. Du kannst noch nicht alleine sein.